thought the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Zeitpunkt da, dass man mal wieder auf die Kacke hauen muss. postanabole Gehirnschädigungen sind verantwortlich für die zeitliche Verschiebung zwischen Mundbewegung und Sprache.